das Nachtkonzert beendet. Genau. Wie fandest du es, Doris? Ach, überwältigend. Irgendwie muss ich mich noch von den Strapazen erholen, nicht wahr? Genau. Vergnügt habe ich mich am Schluss gar nicht mehr. War nicht heute etwas? Endlich wieder auf North Cobblestone Hall. War nicht irgendetwas? Endlich wieder zu Haus. Ja, endlich. Werd mal auf den Kalender gucken, Doris, ob heute was Besonderes war. Ich hätte es mir bestimmt notiert. Warte. Danke. Ich hatte dir ja früher was raufgeschrieben, aber dann wieder durchgestrichen, sodass ich es gar nicht mehr lesen kann. Hab's wohl für so unwichtig gehalten, dass ich es wieder weggestrichen habe. Mathilde? Ja? Gibt es denn überhaupt heute etwas Interessantes? Ich meine, irgendetwas war doch heute los. Ja! Und was? Da muss ich überlegen. Vielleicht eine neue Buttermilchlieferung? Nicht? Glaube ich nicht. Ist viel zu unwichtig. Würde sich Ottokar sowieso nicht anstreichen. Ich meine, überhaupt aufschreiben. Hochzeitstag? Nö. Nö. Nö. Weihnachten? Nö. Nö. Nö. Ja, was denn sonst? Nö. Ha! Hä? Ach, ja. Apropos doof. Doof. Irgendetwas Geburtstag! Ja! Nö. Natürlich, ich hab doch heute Geburtstag, Kinder. Hä? Du weißt nicht, wann der Geburtstag deiner Frau? Naja, entschuldige, hab's wohl vergessen. Natürlich, du hast ja heute Geburtstag. Dann lass uns gleich eine Feier feiern. Oh ja. Yeah, schubidu. Mit hübscher Musik. Jawohl, ja. Ja, mit meiner Lieblingsmusik. Mit einem nächtlichen Nachtkonzert. Ja, Kinder. Heute wird gefeiert, dass die Finne wackeln. Genießt. Ich. Unding. Ich hab grad so schön geschlafen. Unding. Unwichtig. Ja, lass uns wieder einschlafen, ne? Ja. Sei doch mal ruhig. Sei ruhig, Heini. Ottokar. Ja, bin ja schon ruhig. Na, dann ist ja gut. Ottokar! Ich mach doch gar nichts! Dann sei ruhig, Doris! Nein, das bin ich gleich. Mathilde, jetzt sei doch erstmal ruhig! Ich hab Geburtstag. Ach so. Das entschuldigt alles. Nicht, dass du Lärm machst. Ziemlich laut, nicht? Ja. Ich würde sagen, komm mal da. Nicht aus unserem Viererbett. Wie wär's? Ob das vielleicht ein Geist ist? Ja, aber jetzt ist es wieder weg. Könnte das ein Geist sein, Ottokar? Nee, du, ich würde sagen nicht. Irgendwie logisch. Aber wir haben doch nur so Bettlakengeister sozusagen. Die machen doch keinen Krach. Bin ich müde. Vielleicht sind das Skelettgeister. Bitte? Skelettgeister. Skelett? Skelett? Ach, Skelett. Aha, nö, denke ich nicht, das würde klacken. Doris, hast du eigentlich meine Buttermilch getrunken? Ich? Nein. Obwohl ich es gerne gemacht hätte. Ja, meine Speisekammer ist mal wieder leer. Oh. Irgendjemand muss einen Geist aus dem Keller geholt haben, anders kann ich mir das nicht erklären. Ach, du mal mit deinen Geistern. Oder vielleicht sind sie auch Einbrecher. Nö, glaube ich nicht. Wir haben eine Alarmanlage. Ottokar, guck mal nach. Warum denn ich? Ja, weil ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Ich guck nicht nach. guck dir doch nach, Heini. Nein, ich hab das letzte Mal nachgeguckt. Dann du eben, Doris. Nee, das geht nicht. Ich bin viel zu müde. Guck du doch nach, Mathilde. Ja, ich hab doch einen Geburtstag. Ja, deswegen doch. Ach so. Wirklich? Ja. Aber ich habe Angst. Nein. Doch. Brauchst du nicht. Na, dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich müsste Angst haben. Oder habe ich doch Angst? Kannst ja runtergehen und Buttermilch holen und auf die Wege gucken, was da los ist. Ach ja, Buttermilch. Ja gut, dann gehe ich. Endlich erkennt schon heimlich unser Schloss. Als wenn ich nicht nur hier unten wäre, um Buttermilch zu holen, täte ich mich direkt fürchten. Dieses Klopfen wird lauter. Nee! Da steht ja mitten im Raum ein mooriges, schlammiges, zumpfendes Wesen mit leuchtenden roten Augen. Ob mir das meine Buttermilch klauen will? Nee, dann laufe ich einfach weg. Hallo, da bin ich wieder. Da ist die Buttermilch. Hä? Ja, was ist denn passiert? Ja, ich habe nur so ein komisches Wesen getroffen. Ganz schlammig, morastig und ganz groß mit leuchtend roten Augen. Sonst aber nichts. Na, das reicht grad. Ich höre nichts. Ich würde sagen, wir werden jetzt alle viermal untersuchen, was das ist. Mitten in der Nacht? Ja, denkst du, ich warte, bis es mich aufgemümmelt hat? Ja, kommt. Steht auf. Ja, keine Hetze. Was ist hier, Kittigit? Schwester Doris hier. Ich wollte mich gerade einpudern und da habe ich die Puderdose mit der Buttermilch verwechselt. Ja, können wir langsam losgehen? Ich bin schon längst fertig. Ja, warum nicht? Na los, let's fetz. Let's fetz? Let's fetz. Let's fetz. Grrr. Da ist die Treppe, lass uns runtergehen. Ja, wohin wollen wir zuerst? Ich würde sagen, wir suchen von unten nach oben. Also zuerst im Keller. So sieht's aus. Da ist das Loch. Wer springt zuerst? Das Geburtstagskind. Kind. Ich bin kein Kind. Ich bin älter als alle zusammen. Ja, das bin ich mit Lebenserfahrung und Lebensweisheit und Mut. Na, so tief ist ja nicht. Na, und wer jetzt? Heini. Hä? Ja, dann spring schon! Die sind vielleicht doof, was, Doris? Ja, halt schön! Ja. Achtung, ich komme! Wir fängen jetzt bitte auf! Ich komme jetzt bestimmt nicht auf! Achtung! Juhu, dein wunderschöner Kumpel! Na, hallo, Doris! Hallo. Ich hab doch gedacht, du fängst mich auf, oder? Was ist denn da jetzt hier? Wo gucken wir denn jetzt als nächstes? Da oder da? Auslosen! Ach was, die Antwort ist doch klar. Das Geburtstagskind! Kind! In die dunkelste Ecke! Ja, na, da blendet es die Augen wenigstens nicht so. Und ich stell doch mal vor, da kommt eine Tür und da ist ganz hell und... Ja! Nun ist aber gut. Ich gucke jetzt danach. Hat ihr meine Taschenlampe dabei? Ja, passt auf, dass euch nicht den Kopf stoßt. Hier scheint nichts zu sein. Komm ich mal hier hin. Trottel, ist hier was? Nein, hier ist nichts. So, immer weiter. Hilfe. Ist das ein Gespenst? Hilfe. Nein, ich bin's. Klebrig. Ich glaube, ich habe eben ein Gespenst getroffen. Ich finde, du bist ein Gespenst. Da ist ein Tunnel. Ja, sicher doch, Mathilde. Lüg nicht. Na, da gehe ich immer allein rein. Was? Na hier. Oh, tatsächlich. Lass uns entern. Ja, lass uns entern. Ja, Feuer! Dunkel hier, nicht? Im Keller war es doch auch dunkel. Na, vielleicht passiert mal was. Ach, und jetzt könnte ich so schön im Bett liegen. Im warmen, molligen Bett. Ich finde, wir gehen schon ziemlich lange. Ja, vielleicht sollten wir laufen. Jawohl, jetzt rennen wir davon. Ich kann nicht so schnell. Hi. Hallo. Hä? Kann ich mehr. Ach so, ich auch nicht. Aber ich, bleib doch da. Lass uns erstmal alle zurück. Um den Kreis drehen und in jede Richtung gucken, ob da was ist. Nee. Ich guck nach vorn. Ich drehe mich um 180 Grad. Mathilde! Jetzt haben wir uns gedreht und wissen nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Oh. Tut mir leid, es war nur so eine Idee von mir. Ja, aber eine ziemlich dumme. Oh, das kann nur Mathildchen sein. Das Geburtstagskind, ich glaube, bald hast du nicht mehr Geburtstag. Nämlich müsste gleich 12 sein. Was? 12 Uhr in diesem dunklen Tunnel? Ruhe jetzt! Nicht Ruhe, da hinten ist immer noch einer laut. Heini! Ruhe jetzt! Nee, Heini steht hier neben mir, stimmt's? Stimmt! Autokar, Beifuß! Ich bin auch schon da! Komm hier, sein anderer, vielleicht ein Gratulant? Hört sich an wie dieses Sumpfdingsbums. Panik! Jawohl, ich renn dahin! Au, da war eine Wand! Ich renn dahin! Oh, da war Schiefer! Und jetzt renn ich dahin! Juhu, hier ist nichts! Ich bleib einfach stehen! Seht ihr da hinten die roten Augen? Hey, ich bleib doch nicht stehen! Wohin, wohin? Da, nein, hier, da, so! Ich renn da vorbei! Was? Wo bleibst du nicht auch noch links? Nein, nein, da war doch ein Loch! Na, wie dumm! Hilfe! Hilfe! Noch einer! Was war das? Hilfe! Hilfe! Geister! Mann, du betreibst mal nicht, ne? Hä? War das ein Geist oder war das ich? Oder war das du? Und das Gespenst ist weg. Und wo ist Ottokar? Beifuß! Ja, komm ja schon. Da bin ich. Was ist das? Wo bist du? Hallo. Hä? Warte, ich komm her! Wo seid ihr alle? Hier! Dich meine ich nicht. Ich meinte Heidi. Ja! Ihr liegt doch die ganze Zeit auf mir, nachdem ihr drei alle runtergesprungen seid. Oh, das tut mir leid. Naja. Mir nicht. Naja, doch, tut mir leid. Na dann lasst uns mal von ihm runtergehen. Jawohl. Wer liegt denn ganz oben? Nicht. Runter mit dir! Moment. Ach, bin ich müde. Mathilde, wenn du nicht aufstehst, kann ich ja auch nicht aufstehen. Ach, ist das gemütlich hier. Runter mit dir, dickes Fass. Das nimmst du zurück, oder ich kann hier eine ganze Nacht liegen. Das nehme ich nicht zurück. Wenn du nicht runtergehst, nehme ich es nicht zurück. Gute Nacht. Na, nimm's zurück. Ich ersticke ja schon. Ich nehm's zurück. Sag, dass ich schön bin. Du bist schön. Sag, dass ich toll bin. Du bist toll. Sag, dass ich klug bin. Du bist klug. Ja, dann gehe ich runter. Was ist tief? Schön doof. Ja, jetzt ich. So. Und jetzt ich. Ja, und jetzt kann ich endlich auch mich mal wieder bewegen. So, jetzt wollte ich mal gucken, ich habe hier Streichholz. Und das sagst du erst jetzt? Wieso ist das falsch? Dann mach ich noch was an. Jawohl. Na, was sehen wir denn hier? Ah, eine Wandmalerei, eine Pyramide, ein Kamel, also Blödsinn. Was wollen wir damit? Eine Pyramide? Und da hinten, da glitzert was. Hoffe, sieht das nicht wieder die roten Augen. Diamanten? Gold. Rubine. Spaghetti. Ich glaub nicht. Lass mal nachsehen. Hier, lass uns mal hingehen. Hier ist eine Truhe. Hier sind mehrere Truhen. Ich sehe gar nicht. Smaragde. Mach doch nochmal Streichholz an. Ah, das ist der Smaragde. Hab ich mir irgendwie gedacht. Nicht Smaragde. Smaragde. Na, Smaragde. Und hier ist eine Krone aus... Warum lässt du immer den Streichholz ausgehen, wenn ich gerade was Schönes gefunden habe? Ah, aus Platin ist die Krone. Oh, das sind ja Schätze. Ich bin getragen mit was weg. Was war das, die Alarmanlage? Blödsinn. Wenn wir in der Pyramide sind, dann würde ich sagen, dass es keine Alarmanlage gibt. Trotzdem nehmen wir alles mit. Mach doch mal ein Streichholz an, du Trottel. Das war bestimmt der letzte Streichholz in deinem Leben, Heini. Schau mal da. ist das unheimlich! Hilfe! Hilfe! Hilf mir doch endlich einer! Wieso brauchst du Hilfe? Ich auch! Los, Otto, beruhig dich mal! Hau, ruck! Hä? Ja, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht! Hauptsache, wir kommen hier irgendwie weg! Und was ist da nicht gekommen? Von hinten sind wir gekommen! Dann lass uns nach vorne weitergehen! Schnell weg! Da hinten wird's hell! Na dann, Mann, bist jetzt zu hier! Na ja. Los, komm endlich, du Trottel! Willst du da hinten versauern? Los, los, jetzt kommt endlich, ihr Lahmlinge! Lahmlinge! Die Höhle ist schön. Lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Lasst uns noch ein bisschen weitergehen. Ah, guck mal da. Ah, wo? Oh, schön. Aber es ist ganz schön dunkel hier. Hier bin ich doch. Ich muss jetzt schlafen. Ja. Hey, wacht doch auf, wacht doch auf. Doris ist weg. Doris ist weg. Doris, wo ist Doris? Doris ist weg, schön. Sag mal, spinnst du? Doris ist weg! Vielleicht fliegt sie Doris weg! Doris ist weg! Lasst uns unsere Doris suchen. Irgendwie gehört sie schon zur Familie, ne? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Nein, das geht zu weit. Das erlaube ich nicht. Als ob du hier was zu sagen hättest. Ja, ja. Naja, besonders weit ist sie auch nicht gekommen, nicht wahr? Ich werde ihr sogleich folgen. Erstmal die Steine hier wegräumen. Ich gehe hinterher. Jetzt haben wir uns verlaufen. Wo ist Heini? Was weiß ich? Bestimmt bei seiner Doris. Nee, die ist ja weg. Stimmt, vielleicht findet er sie. Dieser Lichtschalter, ja. Ist hier nämlich so dunkel und dunkel fühlt sich mich. Mann, bist du hohl! So hohl wie diese Höhle. Lass uns sofort Mathilde und Ottokar suchen. Eine gute Idee. Lass uns jetzt sie suchen, ja genau. Mensch, das war ja schon das 7. Mal, dass du ausgerutscht bist, und zwar auf Stein. Und immer wieder sagst du, oh, mein Fuß, dein Fuß scheint auf diese Steine hier eine magische Anziehung zu haben. Bitte. Der ist auch nicht eben klein, nicht? Nein, dann lass uns erstmal diesen Gang lang gehen, nicht wahr? Ob Heini seine Doris schon gefunden hat. Was heißt jetzt seine Doris? Nun ja, ich meine, ich glaube, sie ist dir nicht eben unsympathisch. Ach was, Mensch, lass uns weitergehen. Ja, lass uns weitergehen, finde ich auch. Heini! Da sind sie ja. Ja. Hallo! Ja, hallo Mathilde! Ja, hab ich. Aber ich hab's leider schon. Ausgetrunken. Ja. Das freut mich, aber hast du die Buttermilch? Ich hab sie gerade ausgetrunken. Was? Ah, die eiserne Reserve! Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir raus! Wo raus? Ich weiß ja gar nicht. Wo? Weißt du's? Nö! Weißt du's, Doris? Ich nein. Ja, und ich? Ich habe gar nicht gefragt. Ich weiß es nämlich. Ah, die weiß es. Wie willst du das wissen? Dass wenn du sogar Doris fragst, dann wirst du ja auch wohl eine Mathilde Newton fragen können. Ach so. Du meinst also, du kannst dich mit Doris vergleichen? Ich glaube, dich verbindet etwas mit Doris. Ich nein, wieso? Wie denn? Was denn? Wo denn? Das freut mich. Ich habe nämlich vergessen, dir zu erzählen, dass Eduard in einer Woche zu uns kommt. Igitt! Na, hast du Doris lässt mir was gefallen? Ja. Eduard ist mir viel zu ruhig. Eduard, ja, viel zu ruhig. Bleib doch bei deinem Eduard. Heini unter die Haube, das ist erschrecklich. Hä? Wo wohnt er? Verheiratet, mein Gott. Ach so, unter die Haube. Ich? Ja, also mit wem denn? Mit Doris. Mit Doris. Mit Doris. Mit Doris. Mit Doris. Mit Doris. Mit mir. Von dem Zeugen mitnehmen konnten. Aber immerhin in Sicherheit. Das ist ein Vorteil, glaube ich. Aber in Sicherheit mit den Schätzen wäre viel schöner. Ich finde, du bist ganz schön habgierig. Ja, apropos Schätze, wir brauchen mal wieder ein bisschen Money, würde ich sagen. Warum das? Weil unser Schloss unbedingt mal renoviert werden muss. Also ich bin bereit, ein Achtel davon zu bezahlen. Warum denn ein Achtel? Wir sind doch zu viert. Ja, irgendwie, man muss noch ein Achtel bezahlen. Und ihr könnt meinetwegen drei Viertel bezahlen. Seht ihr auch das, was ich sehe? Was? Da hinten wird der Himmel so dunkel, aber es ist ja noch gar nicht Nacht. Hä? Da scheint ein Sandsturm zu sein. Dann lass mal umdrehen. Aber das ist doch die Pyramide, du Trottel! Wirklich ungemein praktisch, dass hier mitten in der Wüste so eine Steinmauer ist, unter der man sich beim Sandsturm verstecken kann. Das haben sie bestimmt für die vielen Touristen gemacht. Meint ihr nicht auch? Ja, du bist ja wohl doof. Wie viele Touristen kommen hier dann in 10 Jahren vorbei? Hey, man hört gar nichts mehr von dem Sandsturm. Ja, wir sind ja auch. Das ist ja direkt eine Höhle hier, nicht wahr? Also, ich würde fast sagen, ein Raum. Immerhin ist es hier nicht allzu dunkel. Schaut doch mal so ein bisschen an den Wänden. Vielleicht sind hier Hieroglyphen dran. Ich glaube, ich klopfe lieber nach, ob da irgendwo etwas Hohles ist. Klopf doch einfach mal an Mathildes Kopf. Ha! Beleidigung! Das nimmst du zurück, also wirklich. Au, immer musst du mir eine Backpfeife geben, weil ich was Hässliches zu dir gesagt habe. Ja, und ich werde das so oft tun, bis du damit aufhörst. Hey, hier! Was ist da? Könnte sich das nicht hohl anhören? Wie hört sich denn die andere Wand an? Du hast recht, das könnte hohl sein. Hört sich nach Holz an. Nach einer dünnen Steinmauer kann sich das auch anhören. Gute Idee, lass mal versuchen durchzubrechen. Ja, und was kommt dann? Dann kommt doch nur Sand. Das ist ja nur eine Mauer im Sand, damit sich die Touristen hier verstecken können, wenn Sandstürme kommen. Stimmt's nicht, Autokar? Hä? Ja, dachte ich eigentlich auch. Ja, wir können ja mal ausprobieren, was da passiert. Der Sandsturm ist vorbei, Leute. Wir können ja mal uns das Ganze von draußen betrachten. Na dann, Mann, raus hier! Ja. Ai, schöne frische Luft. Schön, ja. Oh, guck mal, da sind hier noch mehr Mauern. Türme, Häuser. Gemäuer, ja. Und weit und breit kein anderer Tourist. Mach doch nichts. Lass mal gucken, was ich hier finde. Bestimmt nichts. Komisch, dass wir das nicht schon vorher gesehen haben. Na, da war doch der Sandsturm davor. Der Sandsturm hat dieses alte Gemäuer erst freigelegt, würde ich sagen. Hä? Geh, es kann auch sein. Lass trotzdem mal gucken, ob wir was finden hier. Ich gehe jedenfalls nicht in die dunkelste Ecke. Wirst du wohl wissen. Hier ist doch ganz hell, Mann. Die Frau. Schöne Frau, bitteschön. Also, ich gehe mir auch mal ein bisschen suchen. Vielleicht hier oder da. Ich suche mal nach was Essbarem. Ich habe gehört, dass die alten Ägypter ihre Nahrungsvorräte so konserviert haben, dass man sie nach 2000 Jahren, als man sie gefunden hat, sogar noch essen konnte. Vielleicht gibt es hier irgendwo Buttermilch oder so. Glaube ich nicht, aber ich guck auch mal. Hey, hier ist ein Eingang in so ein großes Haus. Ich komme, ich bin schon da. Lass mich mit reingehen. Ich habe keine Buttermilch gefunden, komisch. Furchtbar gut. Was für ein Miet. Erinnert mich irgendwie an zu Hause. Möchtest du damit etwa ausdrücken, dass wir, beziehungsweise Doris und ich als Hausfrauen nicht zu gebrauchen sind, oder wie? Ach was. Ich verdiene das ganze Geld, ihr esst und umsonst habt ihr ein ziemlich faules Leben und... Egal, lass mal gucken, was wir hier finden. Ja, was soll hier schon zu finden sein? Ja, vielleicht lass im Nachbarraum. Mal ein bisschen suchen. So was. Hey, ich habe so ein paar Töpfe und Krüge gefunden. Beziehungsweise einen ganz großen. Kann hier jemand Hieroglyphen lesen? Ja, ich. Ich habe so einen Fernkurs mitgemacht. Also, hört ihr auch alle zu? Ja. Ja. Ja. Wie wichtig ich mal wieder bin. Also? Ja. Qualitätsware aus Sandipur. Sandipur, vielleicht irgendein Land. Frisch importierte, gute Buttermilch. Buttermilch. Buttermilch. Buttermilch. Buttermilch. Buttermilch. Ob die noch frisch ist? Da kann man ja mal ausprobieren. Schau mal, ich zuerst. Ich bin die Wichtigste. Und ich die Schönste. Oh, na, wer fängt denn nun an? Ich. Das wird das Zeug ein schlechtes Wald. Dann trittst du mal in mich. Dann sag schon. Du musst mehr davon trinken. Ja, nicht alles. Du musst noch mehr davon trinken. Du probierst aber auch mal. Hey, hey. Ja, schön. Ja, irgendwie habe ich auch Hunger. Ich auch. Oder Durst. Oder Durst. Wir müssen wohl notgedrungen. Ja. Schmeckt ganz toll. Grausam. Grässlich. Da will mir ja sogar einen Käsekuchen lieber. Ah, Käsekuchen. Den müsste man jetzt auch noch finden, dann wäre ich glücklich. Hey, was ist das hier für eine Kiste? Vielleicht eine mit Käsekuchen. Nö, mit Hundekuchen. Hatten die damals auch schon Hunde? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das hier ein schön eingerichtetes Lager. Stimmt. Vielleicht der geklaute Waren. So ein Quatsch. Stimmt. Vielleicht kommen wir gleich alle hier. Na, dann probiere ich mal ein bisschen von dem Hundekuchen. Ja, Mathilde, Hilf mir mal die Schachtel aufzumachen. Das ist Hundekuchen. Ja, weiß ich. Nein, nicht schlecht. Möchtest du auch ein Stück, Doris? Nein, ich hab die Buttermilch. Naja, Buttermilch ist irgendwie auch besser. Naja, also ich finde Buttermilch ist nicht besser. Gib mir mal die Hundekuchen rüber. Bitte. Danke. Ich glaube, Buttermilch ist doch besser. Also ich glaube, Buttermilch ist nicht besser. Ich nehme auch mal ein Stückchen von Hundekuchen. Ja, stimmt. Hundekuchen schmeckt zigmal besser als Buttermilch. Mensch, was hast du für Tischmanieren? Ah, die Buttermilch schmeckt gut. Ist das schön. Nur ein bisschen zäh. Das Schönste habt natürlich wieder ich. Otoka ist ein Schuldige. Ihr trinkt eure Buttermilch und ich esse diese schöne reife Orange. Oh. Ja, erstmal schälen. Was für sauer ist das? Naja, lasst uns mal so ein bisschen für die Nacht vorbereiten, nicht wahr? Ja. Jawohl, ja, ja. Ich schon gewundert, wenn wir hier keine Schätze gefunden hätten. Ja, aber was für welche diese schönen goldenen Töpfe? Schüssel. Ja, aber wie wollen wir das alles nach Cobblestone Hall bringen? Ich würde sagen, erstmal gucken, ob sich hier noch was Besseres findet. Und wenn nicht, dann trägt jeder so viel, wie er nur kann. Ach, ich komme mir vor wie in ein Märchen. Wir brauchen die Barbe und die 40 Räubern. Stell dir mal vor, jetzt kommen plötzlich 40 Räuber an, Mathilde. Hier ist ja überhaupt nichts Gebräuchliches, nur ein Kasten voller Kiwis. Und hier noch ein paar Tomaten und ein paar Nudeln. Mann, ist das eklig hier. Nichts los. Da ist ein Sesambrot. Aber ich krieg's nicht auf. Sesam, öffne dich! Oh, guck mal da. Was ist da? Da ist eine Tür geöffnet. Die Tür ist auf, ich geh als Erster, jawohl! Aber so ein offenes Brot sieht nicht gut aus. Ach, Sesam, schließe dich doch! Jetzt geht die Tür zu, ich kann nicht sagen. Hey, Sesam, öffne dich! Hey, das funktioniert ja ganz lustig. Komm wieder rein, Doris! Doris! Rubine, Smaragde und Perlen. Und da hinten kommt so ein und jetzt so junger Mann. Ist dann guck doch mal da! Hä? Schnell, versteck die Schätze. Hey, Didi, ganz lang, wie ist in meinen Händen? Stell sie da hinter die Ecke. Guten Tag, ich heiße Ali Baba. Sehr witzig. Ja, und ich suche hier nach ein paar Schätzen. Ja, Schätze. Da suchen Sie umsonst. Hier ist überhaupt nichts. Ach, wie schade. Können Sie mir vielleicht sagen, wo hier Schätze sind? Hä? Oder können Sie mir vielleicht sagen, woher ein paar Schätze versteckt sind? Ich brauche nämlich welche. I'm sorry, but I don't understand you. Hä? Ach, Sie sind eine Ausländerin. Yes, sir. Und Sie? Nix, Capito. Und Sie? Ja, ich kann Sie gut verstehen. Also, wenn Sie Schätze suchen, da wissen Sie, hier in der Nähe steht so eine schöne große Pyramide. Und da sind ganz viele Schätze drin, dann können Sie sich erholen. Oh ja, vielen Dank. Thank you. Ich gehe dann jetzt am besten. Aber passen Sie besser auf. Hier sollen sich ein paar Räuber rumtreiben. Nur so ein Gerücht. Ich gehe dann jetzt. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ciao. Hey! Kommt jetzt endlich mal wieder in die Realität zurück. Wir haben gerade Ali Baba getroffen. Das heißt, dass bald die 40 Räuber kommen. Jeder trägt so viel, wie er kann. Naja, also ich kann höchstens einen von diesen großen goldenen Töpfen tragen. Ich und hab du? Auch nur einen. Wie viel schaffst du, Mathilde? 42, ist ein bisschen wenig, nicht wahr? Hä? Hey, wo bist du eigentlich? Ich sehe nur noch Töpfe. Wo bist du? Hier! Soll ich dir die Hand geben? Nein! Jetzt sind mir die Töpfe runtergefallen. So was Dummes aber auch. Ihr seid schuld! Propeller unseres zweimotorigen Flugzeugs läuft schon, steigt ein. Ja, ich geh schon. Mathilde, hast auch alle Töpfe? Ja, da hinten kommt übrigens jemand angelaufen. Hey, Sie, haben Sie Ihre Sachen schon verzollt? Muss man da was verzollen? Wir haben doch nichts zu verzollen. Und was ist mit den ganzen Andenken da in Ihrem Gepäck? Mit den ganzen unechten goldenen Töpfen? Wieso unecht? Die sind doch echt! Echt Gold! Aha. Hey, du Tratschtante! Waschweib! Gleich schmeiß ich dir diese 42 Gold! Hilfe! Na, wie viel müssen wir denn für den Zoll bezahlen, Herr Dingsbums? Also, wenn diese massiven Töpfe aus Gold hier wirklich echt sind, dann... Die sind echt, darauf können Sie sich verlassen! Mensch, Mathilde! Dann wären die, glaube ich, sowieso zu schwer für den Transport in diesem Flugzeug da. Abgesehen davon, wie viel konnten wir mitnehmen? So ungefähr einen. Hä? Warum denn nur einen? Naja, Gold ist eben einfach zu schwer. Denn niemand darf über 50 Kilo aus diesem Land ausführen. Das heißt also, wir müssen alles hier lassen? Also wirklich? Machen Sie sich bitte keine Sorgen um Ihre Kunstschätze. Darum kümmern wir uns schon. Das ist eigentlich nicht meine Sorge. Könnten Sie uns das nicht in Raten zu uns schicken? Vielleicht, aber das kostet natürlich auch wieder Gebühren. Bei uns gibt's eben nichts umsonst. Wo gibt's das schon? Und übrigens, der Zoll für diesen einen Topf, der beträgt ungefähr... Was ist nochmal Ihre Währung, von wo Sie herkommen? Cobblestone Mark. So ungefähr 950.000 dann davon. Allerdings, ich würde sagen, dieser goldene Topf ist auch gerade 950.000 Cobblestone Mark. Ja, aber dann hätten wir doch gar nichts gewonnen. Was du nicht sagst. Doch, ein schönes Andenken. Kann man hier nicht irgendwie raus, ohne mit dem Flugzeug bzw. durch Zoll durchzugehen? Sie wollen sich wohl strafbar machen. Nein, wollen wir nicht. Na, okay. Lassen wir es. Müssen wir es wohl so machen. Hier, haben Sie hier einen dummen Topf. Aua! Ja, nehmen Sie den mal hier. Also... Diese... Ja, nehmen Geben Sie mir mal die 52 Töpfe. Hilfe!